Abschnitt 44 von Mein blaues Buch von Hermann Lönz, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das bunte Lied. Die Heide riecht nach Menschenblut und riecht nach Todesschweiß. Und blutig ist des Baches Flut und geht so träg und leis. Und ging am Morgen flink und laut und ging so hell und klar, viel guter Männer rotes Blut hineingeronnen war. Und Kaiser Karl sitzt stumm und still, sein Angesicht ist blass, der Blutdunst nicht vergehen will, es qualmt das Räucherfass. Nach Todesangstschweiß riecht die Luft, der Wind weht Blutgeruch, er weht zum Kaiserzelt hinein, eines ganzen Volkes Fluch. Es wagt kein witzig Wort der Narr, kein Wort der Kardinal, des Kaisers Augen blicken starr, sein Mund ist eng und schmal. Des Kaisers Lieblingslustmagd schaut voll Furcht in ihren Schoß, kein Lächeln gab ihr heut der Herr, sein Zorn ist allzu groß. Vom Lager weht der Wind heran, Gelächter und Gesang. Ein blonder Sachsenfiedelmann ergötzt mit Geigenklang und Schelmenlied das Frankenvolk. Der blasse Kaiser winkt, die Wache eilt, zum Kaiser zählt, den fremden Mann sie bringt. Der steht und starrt auf all die Pracht und blicket blöd und dumm, der Würzwein hat ihn blind gemacht, ein Lächeln geht rundum. Der Kaiser winkt, der Fiedler stellt sich nach Gewohnheit hin, Bein über Bein den Kopf geneigt, die Fiedel an dem Kinn. Die Fiedel singt, die Fiedel klingt, als wenn im grünen Hag aus allen Zweigen lustig springt der bunten Finkenschlag. Der Todesschweißgeruch zerfliegt, der Blutdunst ist zerweht, um Kaiser Karls dunkle Stirn ein heller Schimmer geht. Die Fiedel singt, die Fiedel klingt, es lacht des Spielmanns Mund, ein Liebessehnsuchtslied er singt, das klingt so weh und wund, des Kaisers Augen werden mild, er winkt, der Schenk gießt ein und reicht dem blonden Fiedelmann den Kelch mit rotem Wein. Der dankt und trinkt, die Neige rinnt blutrot ihm auf die Hand, er starrt drauf hin und sinnt, der Nachtwind singt im Land, der Spielmann wirft den Kopf zurück, seine Lippen werden hart, mit hasseheißem Racheblick in die leere Luft erstarrt. Die Fiedel schreit, die Fiedel kreischt, es lacht des Spielmanns Mund, ein sonderbares Lied erspielt, ein Trutzlied, kraus und bunt. Das Lied, das sich das Sachsenvolk erfand in seiner Not, ein Lied voll Wut und Mut und Glut und wie die Flamme rot. Die Fiedel schreit, die Fiedel kreischt und röchelt und stöhnt, sie murret leise vor sich hin und spottet und höhnt, an jeder Ton ein Jammerschrei, jedweder Klang ein Fluch. Der Kaiser winkt mit matter Hand, genug, es ist genug. Über die Heide geht der Wind, wimmernd hin und her, in seinem Zelte sitzt und sinnt, der Kaiser, sein Herz ist schwer. Das Lied, das bunte Lied, es schafft ihm arge Pein. Er weiß, an seinem Sterbetag wird es wieder bei ihm sein. Ende von Abschnitt 44.